Ja, guten Abend miteinander. Ich versuche das, was Veronika Bachmann jetzt an der Frage der Geschlechterbias oder des patriarchalen, androzentrischen Konzepts der hebräischen Bibel und der gesamten Bibel aufgezeigt hat, in einen etwas weiteren Rahmen zu stellen, und habe dazu als Titel meines kleinen Vortrags ein Buchtitel übernommen von einem Buch von John Shelby Sponge, The Sins of Scripture, oder Die Sünden der Heiligen Schrift. Sponge ist ein anglikanischer Bischof in Newark in den USA gewesen, der schon während seiner Bischofszeit, aber vor allem auch danach, noch doziert hat an der Harvard University und eine Reihe von Büchern publiziert hat, in denen er moderne Theologie etwas popularisiert hat und allgemeinverständlich unter das Volk gebracht hat. Leider ist davon nicht viel, es sind eigentlich nur zwei Bücher, so viel ich weiß, ins Deutsche übersetzt worden. Aber auf Englisch ist noch einiges mehr erhältlich. Sponge nennt verschiedene Sünden der Heiligen Schrift. Den Umgang oder die Sicht der Frauen sehen Sie hier als zweiten Punkt. Als ersten Punkt nennt er die biblische Sicht oder die biblischen Aussagen in Bezug auf die Umwelt. Der Klassiker Genesis 1, nicht die, wenn Gott zu den Menschen sagt, macht euch die Erde untertan, herrscht über sie, das interpretiert er eben als Freigabe aus der Erde zur Ausbeutung durch den Menschen. So sind diese Texte auch in der Geschichte lange Zeit interpretiert worden. Die biblische Sicht der Homosexualität, die rundweg verurteilt wird im Alten und im Neuen Testament. Die biblische Sicht der Kinder und ihrer Erziehung. Ja, also wer sein Kind nicht prügelt, der zeigt ihm nicht genügend Liebe. Und Erziehung ist vor allem durch Strenge und durch Zucht und auch körperliche Züchtigung zu vollziehen. Der Antisemitismus der Bibel, wir würden vielleicht eher heute sagen Antijudaismus, weil es nicht rassisch begründet ist, sondern religiös begründet ist. Aber im Neuen Testament finden sich sehr viele antijüdische Aussagen. Und ein interessanter Punkt, das Bedürfnis nach Sicherheit in der Religion. Nicht? Es gibt in der Bibel sehr viele Texte, die versuchen, zum Beispiel späte Texte im Neuen Testament, die christliche Lehre auf bestimmte Bekenntnisse und Bekenntnisinhalte festzuklopfen und zu sagen, wenn man daran nicht festhält, dann verliert man den Halt im Leben. Und die Offenheit der Religion, die Offenheit der Gottesbeziehung aufzugeben. Es gibt einige biblische Texte oder auch im Numeri-Buch, denken Sie an Numeri 15, wo die Israeliten Quasten an ihren Gewändern anbringen müssen, damit sie nicht selber nachdenken, was sie tun sollen, sondern sich daran erinnern, dass Gott ja für alles etwas geboten hat und man sich an diesen Geboten orientieren soll. Heute würden wir das eine fundamentalistische Sicht der Wirklichkeit ansehen. Die Bibel ist also, Fazit, nicht oder jedenfalls nicht vollständig wahr und gut und schön. Das Wahre und Gute und Schöne, mir ist das so in den Sinn gekommen, als ich das geschrieben habe. Ich habe dann erst einmal nachgeschlagen, woher ich das eigentlich habe. Ich bin in Bayern in die Schule gegangen und dort ist das schon in der bayerischen Verfassung der Auftrag der Schule, den Schülern einen Sinn für das Wahre, das Gute und das Schöne zu vermitteln. Und anscheinend ist das bei mir angekommen. Nun enthält die Bibel aber nicht nur Schreckliches und Schlimmes und nicht nur Dinge, die man ihr als Sünden vorwerfen kann, sondern sie enthält auch viel oder wenigstens manches, was man als wahr und gut und schön bezeichnen kann. Sie erzählt von großen Gestalten. Jesus ist so eine imposante Gestalt, Mose, Abraham, der König David, der Prophet Jeremia, der durch Leiden und Anfeindung hindurch seine kritische Botschaft immer wieder ausrichtet an die politischen Führer seiner Zeit. Ruth, Esther, um Figuren, weibliche Figuren hier auch zu nennen und zu würdigen. Die Bibel enthält große Geschichten. Die Geschichte vom Auszug aus Ägypten, die Befreiung eines Volkes aus der Sklaverei durch einen Gott, das Richterbuch, Widerstandsgeschichten eines unterdrückten Volkes gegen die Herrschenden im Land Kanaan. Die Gleichnisse Jesu, sehr kurze Geschichten, aber die sehr viel zu denken geben und einen neuen Blick auf die Wirklichkeit eröffnen. Die Apokalypse, die Geschichte vom Weltuntergang, eine immer wieder faszinierende Story, finde ich, wenn man sie liest, furchtbar, schrecklich, nicht? Aber es, ich meine, wir schauen uns ja auch heute solche Filme an, um dann nachher aus dem Kino zu gehen und froh zu sein, dass es nicht so ist, nicht? Aber eine Ahnung zu bekommen, was alles passieren könnte. Die Bibel enthält auch tiefe Reflexionen. Das Buch Hiob, in dem Hiob mit seinen Freunden über die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit der Welt diskutiert. Kohelet, der Prediger Salomo, der ähnliche Überlegungen anstellt. Deutero Jesaja, der zweite Teil des Buches Jesaja, Kapitel 40 bis 55, wo über Gott, den wahren Gott und die falschen Götzen nachgedacht wird. Paulus, Johannes im Neuen Testament. Das sind Texte, aus denen man immer wieder etwas lernen kann über den Menschen, sein Leben und seine Stellung in der Welt. Ich denke, wir verdanken der unter anderem der Bibel, aber der, natürlich auch anderen Traditionen, aber wir verdanken in unserer Kultur ihr wichtige Impulse. Wenn ich auf die hebräische Bibel schaue, dann fallen mir Begriffe wie Freiheit, Gerechtigkeit, Wahrheit, Liebe ein, nicht Freiheit. Denken Sie an die Geschichte des Exodus oder an den Schöpfungsbericht, nachdem Gott die Menschen zur Freiheit geschaffen hat und nicht zum Dienst, so wie es in allen umliegenden Kulturen damals war. Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit in der, sowohl in der Tora, im Gesetz, das versucht, eine gerechte Gesellschaftsordnung zu etablieren, als auch bei den Propheten, die Ungerechtigkeit anprangern. Die Frage, die radikale Frage nach der Wahrheit, also was ist ein Gott? Ja, das ist praktisch der größte Teil der damaligen Religion, auch der eigenen Religion, des eigenen religiösen Erbes wird in der hebräischen Bibel kritisiert als Illusion. Nicht? Also eine radikale Religionskritik, aber auch sonst Kritik auf der, in der Frage nach der Wahrheit. Und dann das Insistieren auf der Notwendigkeit der Liebe, Güte, Solidarität. Die hebräischen Begriffe werden meist nicht in den Bibelübersetzungen mit Liebe, sondern eher mit Gnade oder so übersetzt. Man könnte sie aber ohne weiteres mit Liebe übersetzen. Und man kann die ganze hebräische Bibel lesen als einen großen Versuch, diese verschiedenen Werte unter einen Hut zu bringen und diese verschiedenen Ziele, nicht? Wie organisiert man eine Gesellschaft, in der das Streben nach Gerechtigkeit nicht die Freiheit zunichte macht und in der das Streben nach Wahrheit nicht lieblos wird. Sie können sich vorstellen, welche Konflikte sich daraus ergeben. Dann noch einmal im Neuen Testament wird das Ganze zugespitzt durch das Vorbild von Jesus. Ich habe auch hier nur ein paar Schlagworte. Nicht, wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe, dann sagt er ja all das, worauf sich die Hoffnungen der Menschen richten in der im Alten Testament, im antiken Judentum, in den Religionen, worauf man wartet, dass das kommt in einer, irgendwann mal in einer Zukunft. Das fängt hier schon jetzt an, fängt an, die Zukunft beginnt jetzt. Ihr könnt jetzt schon so leben, als sei das Reich Gottes schon da. Nicht? Also eine Haltung, die etwas wagt, etwas zu ändern und nicht nur darauf zu hoffen, dass sich etwas ändert. Wunder sind möglich, die Wundergeschichten. Natürlich nehmen wir sie nicht wörtlich, aber sie spornen uns doch an, darüber nachzudenken, was ist eigentlich möglich und was ist nicht möglich und wo meinen wir, dass Dinge nicht möglich sind, die eigentlich möglich wären, wenn wir sie nur versuchen würden. Sich keine Sorgen zu machen im Leben. Sorgt euch nicht, Gott wird euch schon versorgen. Die Bedeutung von Vergebung und Umkehr. Nicht, also Sünder sind nicht bei ihrer Sünde zu behaften und zu verurteilen. Die Anprangerungskultur, in der wir leben, geht in eine ganz andere Richtung, aber Menschen eine neue Chance zu geben, sich selbst eine neue Chance zu geben, das Gute zu versuchen und nicht an den, im Abtragen von Schulden sein Leben zu verbringen. Liebe ohne Grenzen, ohne religiöse Grenzen, ohne Geschlechtergrenzen, ohne nationale Grenzen, liebe nicht nur deinen Nächsten, sondern auch deinen Feind. Und wir müssen keine Angst vor dem Tod haben. nicht ob es jetzt etwas nach dem Tod gibt oder nicht, ist die Frage, wie man das interpretiert. Aber mit diesen Hoffnungen im Neuen Testament dienen sie ja vor allem dazu, die Angst vor dem, dass das Leben nicht von der Angst vor dem Tod geprägt ist, sondern dass man lebt ohne diese Angst. Wegen all dieser Werte, meine ich, lohnt es sich, die Bibel zu lesen, auf jeden Fall als ein Grunddokument unserer Kultur und unseres Glaubens, als eine Sammlung von Texten, die uns trösten können, die uns inspirieren können, die uns orientieren können, provozieren können, die uns auch zum Widerspruch reizen, die uns jedenfalls immer wieder zu denken geben. Und natürlich auch neben anderen Texten, es wäre nicht gut, nur die Bibel zu lesen. Wir lesen ja auch antike Philosophen oder orientalische Geschichten oder die griechische Tradition und alles, was danach noch geschrieben ist. Und auch dies mit Nutzen. Also ob die Bibel jetzt so einzigartig ist, dass wir uns auf sie fixieren sollten. Aber sie ist nun einmal das Grunddokument unserer Religion und unserer Kultur. Und deswegen ist es wichtig, sie zu kennen, weil wir sonst unsere eigene Kultur nicht verstehen. Ist die Bibel Heilige Schrift von einem historischen Standpunkt, also wir wissen ja heute einiges über die Entstehungsgeschichte der Bibel, muss man sagen, heilig ist die Bibel erst im Verlauf ihrer Rezeptionsgeschichte geworden. Ich glaube nicht, dass einer der Autoren, die irgendetwas geschrieben haben, was in die Bibel kam, der Meinung war, dass das heilig sei, was er da schreibt, sondern das ist dann im Gebrauch als Heilige Schrift verwendet worden. Worte Gottes finden sich in der Bibel, aber in Texten, die von Menschen verfasst wurden, von Menschen, die der Meinung waren, zu wissen, was Gott sagte. Nicht Wort Gottes, in der Bibel sind eigentlich nur die Prophetenbücher, die sind als Wort Gottes überschrieben häufig. Nicht? Aber wenn Sie den Anfang der Bibel lesen, am Anfang hat Gott den Himmel und die Erde geschaffen. Es war alles wüst und öde und so und dunkel. Und dann hat Gott gesagt, es werde Licht. Da wird erzählt vom Wort Gottes. Und es deutet nichts darauf hin, dass Gott selber ist, der ist, der das erzählt. Nicht? Also das ist nicht Gottes Wort, das ist Erzählung über Gott. Nicht? Die Bibel unterscheidet sich da sehr vom Koran zum Beispiel, der als eine göttliche Offenbarung sich selbst bezeichnet. Die Bibel ist später in der Kirche, von der Kirche so gesehen worden, aber die Bibel selber behauptet nirgendwo, dass sie Gottes Wort sei. Die Bibel wurde von Menschen geschrieben und überliefert und ausgelegt. Und diese Menschen bringen verschiedene Erfahrungen, Gedanken und Überzeugungen zum Ausdruck. Sie sind geprägt dabei von den Erfahrungen, Gedanken und kulturellen Überzeugungen ihrer Zeit. Die Bibel ist zeitgebunden und zeitbedingt. Und wir lesen die Bibel dann wieder vor dem Hintergrund unserer eigenen Erfahrungen und unserer eigenen Zeit. Wie lesen wir die Bibel heute? Und wenn ich heute sage, meine ich seit 200 Jahren. Wenn ich wir sage, meine ich an den theologischen Fakultäten, also professionelle Bibelexegeten. Wir fragen natürlich nach der Entstehungsgeschichte der Texte. Wir versuchen sie in ihrer Zeit zunächst einmal zu verstehen und ihnen da auch ihr Recht zu geben. Man fragt zunehmend auch nach der Rezeptionsgeschichte oder Wirkungsgeschichte, also wie wurden Texte verwendet. Nicht, wir haben darüber gehört, schon auch in der feministischen Kritik wird häufig auch eine männliche Verwendung von biblischen Texten kritisiert. Wie wurden Texte verwendet, aber auch welche Wirkungen haben Texte entfaltet, nicht auf welche Gedanken haben sie Menschen gebracht. Und wir fragen danach, was gibt uns das alles zu denken? Nicht? Was können wir daraus lernen, wenn wir die Bibel in dieser Weise als ein geschichtliches Produkt in ihrer Geschichte, von ihrer Entstehung her und von ihren Nachwirkungen her lesen? Da muss man sagen, zu denken geben natürlich auch und gerade Texte, denen wir nicht zustimmen. Zum Beispiel, wenn man die Geschichte von der Fastopferung des Isaak durch Abraham liest oder auch die Geschichte von Jiftach, der seine Tochter als Opfer darbringt, kann man da ja immerhin fragen, wie sind Menschen eigentlich auf die Idee gekommen, dass Gott von ihnen verlangen könnte, ihr Kind zu opfern, nicht? Und was kann uns helfen, dass wir nicht auch auf solche Ideen kommen oder Vielleicht haben wir selber auch einige Ideen in unserer Kultur, die man in 100 Jahren als ähnlich grausam bezeichnen wird und betrachten wird. Ich möchte für den Punkt der Vielfalt, der ein wichtiger Punkt ist, weil die innere Vielfalt der Aussagen in der Bibel verhindert eigentlich, dass man sie in irgendeiner Weise dogmatisiert. Die Bibel widerspricht sich oft genug selbst und hinreichend oft genug selbst, um nicht fundamentalistisch missbrauchbar zu sein, beziehungsweise man kann sie eigentlich nur fundamentalistisch missbrauchen, indem man sie sehr, sehr selektiv liest und vieles einfach unterschlägt, was auch in der Bibel steht. Ich möchte das zum Schluss kurz an zwei Beispielen noch illustrieren. Ja, hier noch einmal zur Erinnerung die Leitlinien, von denen man her die Bibel interpretieren kann. Aber ich überspringe das einmal, damit es nicht zu lang wird. Beispiel Schöpfung. Wenn wir von der biblischen Schöpfungsvorstellung sprechen, dann denken wahrscheinlich alle an den Anfang der Bibel. Am Anfang hat Gott die Welt geschaffen, nicht? Das ist aber nicht das biblische Schöpfungsbild und die biblische Schöpfungsvorstellung. In den Psalmen hören wir öfters von Schöpfungsgeschichten, wo Gott am Anfang ein Monster geschlachtet hat und daraus die Welt gebaut hat, so wie es in Babylonien von dem Gott Marduk erzählt wurde, Psalm 74, Psalm 89. Oder in Psalm 90 heißt es, am Anfang hat Gott die Berge und die Erde geboren. Auch ein bisschen eine andere Vorstellung, nicht? All diese Schöpfungstraditionen stimmen darin überein, dass Gott die Welt am Anfang geschaffen hat. Aber im zweiten Teil des Buches Jesaja heißt es immer wieder, dass Gott immer wieder Neues schafft. Also Schöpfung ist gar nicht etwas, was in der Vergangenheit ist, sondern Schöpfung ist etwas, was ständig passiert. Immer wieder macht Gott etwas Neues und schafft etwas. Am Ende des Jesaja-Buches von nochmals späteren Verfassern wird die Vision entwickelt, dass Gott eine neue Welt schafft. Also ist die Schöpfung noch gar nicht zu Ende. Die Schöpfung ist ein Projekt, das erst sich in der Zukunft vollendet. Himmel und Erde sind noch gar nicht so, wie Gott sie haben will. Ein anderer Text, Psalm 101, sagt, jeden Tag schafft Gott die Welt neu. Ja, jeder Morgen, mit jedem Morgen steht eine neue Welt vor unseren Augen, weil sich immer wieder etwas verändert, nicht? Dinge erneuern, anderes abstirbt und die Welt wieder neu aussieht. Und der Prediger Salomo Kohelet äußert Gedanken, die man zumindest so verstehen kann, dass die Welt überhaupt immer schon da gewesen ist und auch immer da sein wird. Was einmal gewesen ist, das wird wieder sein und es gibt nichts Neues unter der Sonne und Gott schafft alles zu seiner Zeit. Das heißt, Gottes Schöpfung ist nicht der Anfang der Zeit, sondern Gottes Schöpfung ist jenseits der Zeit. Nicht alles zu jedem Zeitpunkt, was da geschieht, muss man immer gleichzeitig als Schöpfung Gottes sehen. Sehr verschieden, ich kann das hier nur andeuten, aber eine Reihe von ganz verschiedenen Vorstellungen über das, was Schöpfung ist, und man kann das nicht unter einen Hut bringen oder etwas als richtig oder falsch auswählen, sondern das ist eine Diskussion darüber, in die man einsteigen kann und die man von unserer Zeit und unter unseren Denkvoraussetzungen weiterdenken kann. Oder ein wahrscheinlich vielen bekanntes Beispiel, Neuen Testament, wer ist Jesus? Nicht? Jesus ist Sohn Gottes. Wie verhält es sich damit? Der Apostel Paulus sagt am Anfang des Römerbriefs, Jesus ist zum Sohn Gottes eingesetzt seit seiner Auferstehung von den Toten. Im Markus-Evangelium dagegen, in der Passionsgeschichte, die vielleicht eine ältere Tradition ist, die bei Markus schon aufgenommen worden ist, da wird Jesus als Gottes Sohn erkannt, wie er am Kreuz hängt von einem römischen Soldaten, der sagt, das ist Gottes Sohn. Am Anfang des Markus-Evangeliums wird Jesus zu Gottes Sohn erklärt bei seiner Taufe. Heiliger Geist kommt auf ihn herab und Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn. Bei Matthäus und Lukas ist Jesus Gottes Sohn schon seit der Zeugung. Er wird geboren von der Jungfrau Maria und gezeugt vom Heiligen Geist. Das Johannesevangelium geht noch weiter zurück und sagt, in Jesus ist eigentlich das Schöpfungswort Gottes, der Logos, durch den alles geschaffen ist, Mensch geworden. Sie sehen hier unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie Jesus, der Mensch Jesus, sich zu Gott verhält. Es gibt also nicht die biblische Schöpfungslehre, auch nicht die biblische Christologie, sondern es gibt verschiedene Ansätze und Versuche in der Bibel, die uns herausfordern und inspirieren, unsere eigenen Einsichten zu finden und zu formulieren. Und in diesem Sinne selber lesen, selber denken, selber glauben. Eigentlich fordert uns genau dazu die Bibel heraus. Dankeschön.